Radio T. Kaffeeklatsch. What's up? Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Keimling-Show. Ich bin Keimling und das ist der Kaffeeklatsch. Leider ist uns heute der Kaffee ausgegangen, deshalb mal ohne. Willkommen zur zweiten Sendung. Wer hätte gedacht, dass es uns so lange gibt? Ich will nochmal das Konzept erklären, weil beim letzten Mal ist es ein bisschen zu kurz gekommen. Manchmal kommt hier Besuch vorbei, der bringt Musik mit und ich mit meinem phänomenalen Geschmack habe dann was dazu und das kommt dann die ganze Sendung lang. Zum Beispiel sowas. Ja. Mein geschätzter Gast ist heute eine wahre YouTube-Berühmtheit. Politwissenschaftliche Teilzeitkutscherin, mehrfache europäische Röpsmeisterin und gekrönter Sandwich-Artist. Eine der sexy Manager-Ladies von Lexomat und Erfinderin der Brokkoli-Geschichte mit Lapis Lazuli zu die blauen Augen. Jojaneka! Yeah. Der Experte im Studio ist dafür heute Lord Pritchard der Erste. Schön, schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Schönen guten Tag. Ja. Hallo. Ich habe mich auch extra schön gemacht fürs Radio. Ach, schön. Ja, ich habe mir extra den Nacken rasiert. Ach, wie schön. Ja, und die Arme gewachsen. Gewachst? Gewachst, natürlich. Und ich habe wieder meine Haselnuss-braune Maske auf. Naja, wie man sieht. Denn ich habe gehört, im Radio sollen Masken ziemlich cool rüberkommen. Ja, ja. Natürlich, ja. Die Versprechen des Versprechen das Besser. Gesundheit. Danke gleichfalls. So, hallo Juliane. Hallo. Hast du einen Lieblingswitz? Einige. Sofort? Ja. Also nee, einen Lieblingswitz, also kannst du nur einen. Ich hab einen. Was liegt am Strand und man versteht es nicht? Ich weiß es nicht. Eine Nuschel. Okay. Heute, also man hört es ja schon, das Musikgenre ist heute, sind heute die 80er, die du ja mitgebracht hast. Ja, wie kommt es denn eigentlich, Jule? Wieso die 80er? Die 80er habe ich mitgebracht, weil es unglaublich gute Musik hervorgebracht hat. Tolle Frisuren, auf jeden Fall die Frisuren und die Klamotten. Ich sag nur Schulterpolster, ein bisschen Neonfarben, vielleicht ein bisschen, ich nenne es mal Nuti. Wer hätte das gedacht, oder? Die 80er. Zu deinen Songs kommen wir am Ende noch, also das kommt ganz hinten ran, weil dann können wir es wegschneiden, falls Mist ist. Und jetzt machen wir erstmal Stimmung hier. All veils and misty, streets are blue. Almond blows, that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Wir haben doch Kaffee gefunden. Eins, zwei, drei. Mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me. Mystify. dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Hands. Safe to dance. Oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's a safe to dance. Oh, it's a safe to dance. Oh, it's a safe to dance. Ja, dann haben wir ja heute unsere erste Richtigstellung. Können wir das im Kanon machen? Wir haben eine Richtigstellung. Richtigstellung. Richtigstellung. Ja, also wir haben ja letztens von der Wolkenmaschine, also der Esse, erzählt, dass die angemalt wird und 600.000 Euro kostet. Und das ist irgendwie mit der Stadt Chemnitz und wir haben uns tierisch aufgeregt, aber eigentlich wird es ja von Stadtwerken bezahlt und die Stadt Chemnitz hat nur 25% dran. Und ja, danke schön. Was machen wir denn? Am Ende wird die Wolkenmaschine gemalt. Das ist das Wichtige. Na, aber sind wir nicht den Hörern irgendwas schuldig? Ich als Kyrillant und einfach rein Prappler. Jetzt will ich ja mir hier irgendeine Schuld einreden. Wir haben es doch richtig gestellt. Da musst du doch zufrieden sein. Wenn er damit zufrieden ist, dann findest du aber sowas von. Eher die Frage, was für eine Farbe kommen wir jetzt? Ist es jetzt endlich grün? Ich könnte es dir sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es ja vorgelesen. Würdest du unsere Sendung verfolgen jeden Monat? Dann das mache ich, aber ich bin ja auch nicht so. Also, grün. Vielleicht grün kommt. Aber aus aktuellem Anlass wollen wir darüber reden, was Väter nicht mehr tun dürfen. Beziehungsweise, was sie ja dann doch tun. Lord Pritchard, was meinen Sie denn dazu? Ich als nicht bald werdender Vater? Nein. Was sollte man nicht tun? Ja, beziehungsweise, was darf man tun? Jetzt kannst du endlich im Kernkraftwerk arbeiten. Ja. Also, wie war die Frage, was darf man tun? Na, was sollte man nicht mehr tun als Vater? Was man aber trotzdem tut. Was man dann wahrscheinlich ja trotzdem macht. Aber das darf ich ja nicht sagen. Sowas wie nachmittags laufen? Kinder schütteln? Irgendwie auf Pausen, auf Schulhöfen rumhängen? Das glaube ich auch vorher nicht machen. Bei Rot über die Straße gehen? Na, das sollte man schon tun. Nee, das sollte man auch so nicht tun. Die Gesellschaft, weißt du? Nee, man muss den Kind aber schon... Naja, das ist so eine Vorbildsache, ne? Ja, Rebellion muss man aber schon sehen, oder? Aber dann nicht im Straßenverkehr. Das ist nämlich die Frage, ne? Was will ich erziehen? Will ich ein regelkonformes Kind erziehen? Oder soll es vom Auto überfahren werden? Kann man die Frage so fassen? Ja, man kann ja... Natürlich kann man! Man kann ja Grundzüge in der Primärsozialisation ersetzen, aber dann kommt irgend so ein cooler Typ vorbei oder so eine Braut und die verkorkst das Kind doch dann eh in der Sekundärsozialisation. Also brauchen wir sich überhaupt nicht kümmern, meinst du? Meinst du, ist die Frage irrelevant? Willst du dich hier von deinem Erziehungsauftrag freisprechen? Das sind aber wieder Fragen. Wie nennen wir das? Investigativen Journalismus. Haben wir noch die Frage jetzt gut beantwortet? Ja, wunderbar. Dann machen wir noch weiter mit Musik. Wann kommt denn meine Musik? Am Ende, ich hab's gesagt. Gehst du in den Stück? Was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht? Was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down? Brauchst du was zu kauen? Ne Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für mein Schwager hier auch. Noch eine Currywurst. Oh, Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh, Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst. Der Schaf ist die Wurst. Und wenn das da geht, du hast die Currywurst. Und bist du dann richtig blau, wird dir ganz schön flau von Currywurst. Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus voll Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke. Kerl, was ist das? Geile Currywurst! Komm, Willi, komm, gib mich nach Hause, weil ich krieg's, wenn ich so nach Hause komm. Komm, Willi, bitte! Du bist ein Kerl am meinem Geschmack, Willi, komm, gib mit, bitte, Willi! So, jetzt hab ich gerade kein Hintergrundlied, aber kommen wir doch zu den Zuschauerfragen an den Gast. Ach, so eine Menge Zuschauerfragen, oder? Bei der zweiten Sendung. Hm. Ja, Wahnsinn, ne? Naja, wir haben hier Post, das hältst du nicht aus. Also hier, da haben wir einen Brief von Martin Kerstin Springsteen. Als Tochter eines Feuerwehrmanns, wie legt man einen Brand richtig, ohne erwischt zu werden? Kann ich jetzt hier nicht so sagen, aber du brauchst viel Brandbeschleuniger. Und man sollte ein bisschen aufpassen, weil die Brandursachenforscher finden das immer relativ schnell raus. Am besten, also es kommt immer drauf an, was du machen willst. Ja. Versicherungsbetrug? Natürlich. Ach, na, wieso nicht? Da müssen wir mal überlegen. Am besten nicht gleichzeitig in einem Haus Feuer legen, also an mehreren Stellen. Ah, an mehreren Stellen? Nee, nicht an mehreren Stellen. Nee, das wird ja rausgefunden. Die Brandursache ist ja schnell rauszufinden, das sieht man ja. Kann man denn am besten so einen Kabelbrand vortäuschen? Das klappt doch immer, oder? So einen Sicherungskasten angucken und dann... Ups! Upsi. Na, am besten, glaube ich, sind alte Kabel dazu. Ich weiß es gar nicht. Hat mir der Vater nie verraten. Schade. Aber ich überlege nochmal kurz. Ja, vielleicht kann ich ja später mal. Frage 2. Peter Hacke fragt, wieso eigentlich Zuschauerfragen? Sind es nicht Hörer? und Flachleger 69 will wissen, Jule, was trägst denn du drunter? Was denn? Nix. Musik! Sie ist eine Lady. We got to move these color TVs. that Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Look at that, look at that. Wir kriegen hier eine brandheiße Meldung rein. Dr. Alban ist der Onkel von Ricarda. Ist nicht wahr. Aus Tic-Tac-Toe. Ihr könnt doch nicht vorher anfangen. Ihr müsst das schon machen. Und ich dachte, wir sagen, wie schon bewusst. Die haben ja den deutschen Hip-Hop, haben die ja geprägt. Ne? Ich habe da das Schreiben gelernt. Ich bin da das Schreibemeister. Die hatten ja ihren Texten schon scheiße, noch vor Akro Berlin. Ja, ja, Akro Berlin war das. Was ist ein Akro Berlin? Damals. Akro was? Ich werde hier Akro. Gut, kommen wir nun zur Märchenecke. Juliane, du hast noch eine wunderbare Geschichte für uns. Erzähl doch mal die Brokkoli-Geschichte. Also, Moment. Punkt 1. Es ist kein Märchen, es ist eine Wahnbegebenheit. Ich habe gelesen im Spiegel Online war es damals. Da war so ein Mädchen, also es geht um einen Flugzeugabsturz. Also die Hauptprotagonistin heißt Juliane, wie ich. Genau, die flog mit ihrer Mutter nach Lateinamerika, damals ich 70er, 80er, ja, keine Ahnung. Das passt ja in unser Motto. Aber und die waren schon fast da und die wollten den Vater besuchen, der hat in so einem Camp gearbeitet oder so ein Naturdings, Bums, im Dschungel. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und Problem ist, das Flugzeug ist abgestürzt. Nein. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, Flugzeug ist abgestürzt, Juliane wachte irgendwie auf und dachte, boah, was ist denn passiert, alles scheiße, alle tot. Mitten im Urwald, mitten im Dschungel. Und Juliane wusste nicht, was machen sollte, weil alle tot und war noch Kind, die war vielleicht 14, vielleicht auch anders alt. Und hat sich dann so ein bisschen geguckt, hat sich, glaube ich, ein Snickers oder ein paar Süßigkeiten in die Hose gesteckt. Kinder. Und ist halt losgedackelt. Hat irgendwie ein voll verletztes Bein, war irgendwie hier so auf einem Bruch. Und ist durch den Urwald losgezogen und wollte irgendwo hin, wo sie jemand rettet. Und ist sie mehrere Tage irgendwie gelaufen und hat sich einen Maden in dieser Wunde entwickelt. Und hatte nur ein paar Süßigkeiten. Und hat sie irgendwie einen Fluss gefunden und ist weiter gelaufen. Gelaufen, gelaufen, gelaufen. Es wird wieder Tag, es wird Nacht. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Auf jeden Fall, dann hat sie irgendwann, war schon ganz erschöpft, hat sie eine Hütte gefunden, hat sie sich reingesetzt, ist eingepennt, wahrscheinlich fast gestorben. Und dann hat sie irgendjemand gefunden. Und das Ende vom Lied war, dass sie wurde gefunden und das war irgendwie nur so 4 Kilometer vom Vater, sein Camp entfernt von diesem, wo der halt gearbeitet hat. Und das Tolle an der Geschichte ist, ja? Die ist halt abgestürzt. Jetzt kommt's. Die ist abgestürzt mit dem Flugzeug und hat gesagt, diese ganzen Wälder, ich kenne das so Urwälder. Und die ist immer näher gekommen und das sah voll aus wie Brokkoli. Und wenn man sich so ein Brokkoli anschaut, wenn man Brokkoli isst, zum Beispiel in der Mensa. Wenn ich sie anschaue, das sieht aus wie Urwald. Und das ist eine gute Geschichte. Und ja, die ist so toll. Die ist und so toll. Ich war jetzt in der Buchhandlung, weil meine Mutter einen... Es geht weiter. Nein. Einen neuen Part von dieser Geschichte. Nein. Wir müssen ja erstmal... Wir müssen erstmal... Ja, okay. Ich hasse euch beide. Ja. Auf jeden Fall... War ich in der Buchhandlung, wollte meine Mutter ein Buch kaufen zum Geburtstag und war in der Reiseabteilung und las irgendwas, saß ein Buch mit so einem Dschungel, quasi Brokkoli, drauf als Bild. Die Juliane hat ein Buch veröffentlicht mit dieser Geschichte. Yay! Und ich habe die Geschichte jetzt einfach nur mal ganz kurz zusammengefasst, aber man kann es auf 320 Seiten nachlesen. Das ist so toll, das ist so toll. Die Geschichte ist unglaublich spannend. Brokkoli! Brokkoli! Brokkoli! Und jetzt kommt wieder Musik. Bei Radio T jetzt ein eigenes Fach, kein Link. Ein eigenes Fach bei Radio T. Hab ich Post incoming? Nee. Aber irgendwie, wo ich was lagern kann. Also mein Schriftkram halt, ne? Also mein üppigen. Ach so, da fällt ja auch eine Menge an. Ja, eine jede Menge. Also meine ganzen Recherchen so hier zur Sendung. Pass mal auf. Wie lange recherchierst du so? Ja, hör mal zu. Ja, jetzt geht's los. Wir kommen nämlich zur Rubrik schon gehört. Ich liebe diese Rubrik. Ja, da kommen immer ganz interessante Sachen. Habt ihr den schon gehört? Es gibt nämlich Menschen mit Supervision. Also normale Menschen haben ja immer so drei Zapfen, also in den Augen. Hä? Rot, grün, blau. Und eine Frau in Nordengland hat 4, die kann über 100 Mal mehr Farben sehen. Ja, ein Ding, wa? Was für Farben? Ja, wissen nicht, die hat also halt ein Rezeptor mehr. Und für was für eine Farbe? Das weiß ich nicht, ich hab's nur gelesen, Herrgott. Und jetzt suchen sie halt mehr, jetzt frag mich doch dann nicht sowas. Du kannst das doch nicht auf die Probe stellen. Kommen wir zum nächsten. Ich bitte doch. In den USA werden ja jetzt Gefängnisse privatisiert. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört? Das ist doch schon lange so. Ja. Ja, und da gibt es die Firma Corrections Corporation of America und die bietet an, Gefängnisse zu übernehmen, wenn 90% Füllstand garantiert werden. Und in Michigan gibt es da jetzt einen Gesetzentwurf. Wow, was ist jetzt so überraschend an der Nachricht? Kommt das noch? Na, eigentlich sind die 90%. Sind die Gefängnisse generell über 100%? Füllstand garantiert werden. Aber ach, krass, sind die... Selbst wenn es weniger Verbrechen gibt, ja, wo kommen also, denn die 90% Füllstand her? Also irgendwie muss also Verhaftungsquote generiert werden, dass es sich lohnt. Ach du Scheiße, was ja, ist zum genau. Henker? Dann hat man noch was über Facebook, das ist aber jetzt uninteressant. Redet man noch über die Bundeswehr im Inneren. Die Reservisten der Bundeswehr sollen die Polizei zur Aufstandsbekämpfung unterstützen. Die erste Einheit ist in Bremen seit Juli im Dienst und nennt sich Heimatschutz. Das ist auch schön. Einsatz ist möglich bei innerem Notstand, der aber nur durch 2/3 Mehrheit des Bundestags beschlossen wird und auch als Amtshilfe der Polizei beim Schutz ziviler Objekte und bei der Bekämpfung organisierter und militärischer bewaffneter Aufständischer. Letzteres könnte nach der Generalklausel der Europäischen Union auch bei gewaltsamen Massenprotesten, sozialen Unruhen sowie Aktionen des zivilen Ungehorsams möglich sein. Also, wenn es irgendwo rumpelt, kommt die Bundeswehr mit angefahren. Aber das ist doch schön. Da kann ich doch das nächste Mal bei der Demo meine leere Bierflasche und Bundi in die Fresse hauen, anstatt von der Polizei. Ja, genau. Du bist einfach nur mehr geschützt. Stimmt. Also, da fühle ich mich gleich sicherer auch so als. Generell, ja, es geht ja auch weiter. Du ich als Steuerzahler fühle mich da einfach mal. Ne? Weißt du, du bist einfach mit Panzern geschützt. Du bist Panzer einfach fahren rumrum. Die sind bewaffnet, oder? Du kannst ein bisschen oder? Rumspielen und ja, dein eigenes Leben bewaffnet. Die Tür sind bewaffnet. Also ist halt Armee. Ne? Panzer auf der Straße, auf der Straßenzone. Ja. Endlich haben wir es soweit. Schön. Ist halt inländisch jetzt sogar. Aber sich über China aufregen, ne? Sich über China ja, aufregen. Genau. Ja, genau. Ja. Aber ich werde bald Vater, das ist einfach ein Problem. What? Wieso? Was? Das musst du jetzt so erklären. Ich lasse mir dann immer die Zeitung bringen und sitze einfach da, oder? Väter? Väter, die Väter sitzen du bist rum, informiert? Ja. Väter sitzen und am Küchentisch. Und es ist nicht weiß, uniformiert? Nee, Väter. Yeah. Väter sitzen am Küchentisch und trinken Bier, oder? So ist das doch. Eigentlich ja. Du bist ein Alkoholiker, Vater. Natürlich, als Alkoholiker, hallo. Bier trinken, Bild lesen. Und den. Und sich über alles aufregen. Ja. Aber. Ach, das wird so schön, ich freue mich drauf. Musik! Trotzdem. Oh, ich bin gespannt. Yeah. Herr, alle halbe Stunde müssen wir Radio T erwähnen. Radio T. Radio T. Radio T. Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's swing as such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, thinking town. Once we get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys crumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. More than would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Ich sag ja immer, Vorsicht Vegetarier, Mund zu beim Radfahren. Du hast ein Geschenk? Ja, das stimmt, hieß doch, ich soll ein Geschenk bekommen. Oh, ich hab Geschenk. Bringen. Es gibt eine neue Rubrik, nämlich die Geschenke-Rubrik. Juhu! Die Gäste bringen jetzt immer Geschenke mit. Aber aus der Edeka um der Ecke, bitte. Das ist Pflicht. Es muss aus der Edeka kommen. Hey, denn sie leben Lebensmittel. Juhu! Oh, mit Mütze. Ja, eigentlich ist die Mütze das Geschenk. Der Schnaps ist nur so ein... das Kräutergetränk. Das kannst du mir nur an Dings mal. An was für ein Dings? Na hier Dings, Bums, Dings, was man immer mittrinkt, trägt. Was? Mit hat. Meinst du? Schlüssel. Ah. Ah, das ist ja festgeleimt. Das ist der Alpenschnaps oder so. Alpentrunk? Die Zuppler. Ist aber für alle Gäste hier, ne? Die Strunzzickler. Und es ist wieder verschließbar vor allem. Ja. Du meinst, wenn ich mir das aufsetzen tue, da tue ich da so reden. Ja. Das ist ja verrückt. Ja, wenn man da das wieder abnimmt, dann reden wir wieder normal. Und wenn man es aber aufsetzt, dann redet man. Also, ja, so ist ein bayerisches Hirtl. Ja, das ist ja närrisch. Ja, närrisch. Ja, das ist ja aber ganz komisch. Funktioniert bei allen. Funktioniert das bei dir auch? Ja, ich hab gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Hirtl da einen Effekt um mich hat. Verstehst du das? Ich geb's einfach mal rein, das Hirtl. Boah, lecker, da ist ja Vanille dran. Weißt du was? Bier. Ich stell den Hut bei Edstein weg und gib's einfach mal hier den Radio-Moderator. Dankeschön. Dialekte ist nicht so. Dialekte sind halt einfach... Du musst es schon noch umreichen. Liebe später. Ist das eigentlich so... Nein, das mit den Dialekten meine ich. Ach so. Die Dialektik der Aufklärung, oder was? Ja. Ja. Das sind vier Dialekte. Der Alpenschnaps, das ist glaube ich auch mal Kassenzettel. Steinbeißer, Marille. Das ist typisch Alpen mit Vanille. Das ist die Alpenvanille, die. Alpenschnaps 1,99. Jetzt hast du mir den Preis gesagt. Das darf man doch nicht so. Das darf man doch nicht. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Lecker als egal. Oh, wow, nicht wieder verschließbar. Es gab in den 80ern ja auch wunderschöne Balladen. Hast du Kiss Push? Nein. Ich hab Sting mit Russians. Hör doch mal. Man kann sich was Gutes von. Ach, die fliegst gar raus. Wenn du mir nicht den Hut geschenkt hättest. Ich hab diese Kopfhörer. In Europe, in America, there's a growing feeling. Hysteria, conditioned to respond to all the threats, and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point. Aber schön lang ist es, schön lang. Ach, du kannst mich mal. Das ist praktisch aus dem Kalten Krieg, ja? Das waren ja die 80er. Ihr wisst es ja gar nicht. Nee. Ihr seid ja viel zu jung, ihr Jungspunde, ja, ja. Gemüse, ja. Quasi 15 gerade. Aber ich bin ja da und ihr wisst ja gar nicht, dass wie uns das auf der Seele lag. Wie warst du im Kalten Krieg? Was hast du denn da alles erlebt? 5 bis 10? Wahnsinn, Wahnsinn war das. Furchtbar. Furchtbar war das. Wahnsinn. Ihr hattet ja nichts, ne? Ihr hattet ja gar nichts. Ne, wir hatten ja nichts. Bei uns war es ja dunkel. Wir hatten und ja grau vor allem. Keine ja, Farben. Keine Farben. Wir hatten keine Farben. Liebes Julchen, was hast du uns denn mitgebracht? Erzähl doch mal. Ich hab dir auch was für ein Sting, quasi Police mitgebracht. Hm. Ja, das ist toll. Aber was lustig ist. War das Police? War das noch 80er? Police also ist schon, direkt also 1980, glaube ich, kam das Album raus. Ich kann es nicht aussprechen. Es fängt mit Z an. Sind wir eine Moderne? Und es kam 1980, glaube ich, raus. Okay. Und da ist Man in the Suitcase her. Ich weiß nicht. Was kommt denn als nächstes, Julika? Ich denke, jetzt kommt die Jets. Eine der größten Tanz-Performance-Shows ever. Best ausgestattet. Ihr müsst es hören. Der Text geht tief. Tut er hart. Tut er hart. Tut er hart. Rush on you. Thank you. dreckige Füße, Mensch. Stimmt. Mann, du schwarze Dreckbotten, ey. Hä? Mann, oh Mann. Ich bin ja auch hier durchs Studio gelaufen. Ja. Du musst dich schon auch ab und zu mal waschen. Das ist eine dreckige Welt, in der du lebst. Nicht immer nur nackt im Regen rumkommen. Was kommt als nächstes? Erzähle. Als nächstes kommt Magelmond. Magmandel. Mit Tears from Rings. The best performer ever. Spiel dann noch mal raschend von Sting. Dreimal. Komm einfach in der Mitte unter mir. We fall. Zum Glück ist das am Ende. So, ihr Lieben, das war's schon wieder, ne? Oh. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Jule. Vielen Dank, Experte im Studio. Danke für die Einladung. Schön, dass wir uns kennenlernen durften. Ich habe mich sehr gefreut. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Grüße an den Seitensprung. Und an die Kinder. Just a small town girl living in a lonely world. He took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share.